Abbiamo, beh, innanzitutto ringrazio tutti gli intervenuti e ringrazio di qui a 10 giorni la collega, la professoressa Kindle, come vero per questo validissimo aiuto che ha dato, vero anche nella puntualizzazione delle parti importanti delle relazioni. Abbiamo ancora, se loro credono, un 20-25 minuti. Se potessimo usarli per non dover ridurre soltanto a domani pomeriggio la discussione o gli interventi su qualche argomento o delle relazioni svolte, penso sarebbe bene, così domani abbiamo maggior tempo. Chi desidera intervenire? Cominciamo dal professor Reinhardt, non sulla sua, no? Io devo licenziare, mi finite a stessa, uno deve rompere il ghiaccio, no? Io devo licenziare zu den Ausführungen von Kollegen Hartwig kurz Stellung beziehen und vielleicht nicht ergänzend, aber zustimmend sagen, dass hier bei diesem Versuch der idealtypisierend war, die Merkmale, besondere Merkmale des Geheimnisses herauszuarbeiten, dass hier, glaube ich, eine ganz substanzielle Seite der Freimaurerei angesprochen wurde. Und zwar hängt das eigentlich fast mit allen Punkten zusammen, die hier aufgefächert wurden. Nämlich das, was immer wieder als freimaurisches, sogenanntes freimaurisches Geheimnis bezeichnet wird und worüber ja auch in der freimaurischen Diskussion immer wieder die unterschiedlichsten Interpretationen dafür geliefert werden. Alle diese Ansätze lassen sich letztlich zurückführen auf das Argument, dass eigentlich die Freimaurerei nicht rational erklärt werden kann, sondern nur emotional, würde ich sagen, gefühlt werden kann. Und ich glaube, es ist eben dies der Versuch, verschiedene Ebenen zusammenzuführen, und zwar die rationale Ebene und die emotionale Ebene. Und dieser Versuch einer Zusammenführung ist im Grunde ja auch die wesentlichste Seite des Rituals, würde ich meinen. Und das Ritual ist ja bei Ihnen nicht explizit angesprochen worden, aber ich glaube, dass das Ritual eigentlich das alles, was Sie hier gesagt haben, im Zusammenhang mit Geheimnis zusammenfassen. Und durch die rituelle Arbeit in der Freimaurerloge findet ja die wesentliche Konditionierung statt. Natürlich gibt es auch sehr starke rationale Elemente in der Freimaurerei, das steht außer Diskussion. Viele freimaurische Symbole sind auch zum Teil rational erklärbar, sicher nicht alle. Aber dieser Konditionierungsprozess und das Zusammenführen dieser Ebene findet in der rituellen Arbeit statt. Wobei das, was nach dieser rituellen Arbeit stattfindet in den Freimaurerlogen, im Grunde ja nur die Diskussion über ein Baustück ist. Das Baustück ist ein Teil des Rituals und hier wird dann, das ist dieses Baustück oder der Vortrag, einfach von verschiedenen Perspektiven beleuchtet und vertieft. Aber die eigentliche Konditionierung findet in der rituellen Arbeit statt und hier auch die Zusammenführung dieser verschiedenen Ebenen. Und ganz wesentlich erscheint mir dabei auch der Hinweis von Kollegen Hartwig, dass hier angepeilt ist ein erhöhter Grad von Geselligkeit, aber nicht in einem oberflächlichen Sinne verstanden, sondern dass hier wirklich eine Vertiefung stattfindet oder eine Weiterführung von einer Kommunikationsgemeinschaft zu einer Gefühlsgemeinschaft. Und da ist hier wieder diese emotionale Ebene angesprochen eben, dass man die Freimaurerei oder das Wesen der Freimaurerei eben nicht nur rational erklären kann, sondern dass man eben hier auch fühlen muss, das Erlebnis der Gemeinschaft. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Und das deckt sich ja durchaus auch mit Ihren Überlegungen. Ja, ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, Herr Rahner, ich fühle mich sehr gut verstanden. Zum Ritual hätte man sicher, hätte ich sicher mehr sagen sollen oder noch mehr herausbringen sollen. Aber ich glaube auch, dass gerade diese beiden Komponenten, die Emotionalität und die Rationalität, beim Ritual eben verbunden werden. Das wird ganz gezielt eingesetzt zum Zweck der Steigerung des Selbstbewusstseins, des Ich-Gefühls. Und es spricht, darüber geben die Freimaurer kritischen Schriften deutlich Auskunft, es spricht vielfach einfach ein Bedürfnis nach gefühlshafter Identifikation mit Inhalten aus. Und in gewisser Weise, der Epstein hat das formuliert, auch vielleicht etwas plakativ, aber ich glaube nicht ganz falsch. Das Ritual in den Freimaurerbünden tritt an die Stelle auch des kirchlichen Rituals der Identifikationsbedürfnisse, die in der Kirche gegeben waren und die allmählich im Säkularisierungsprozess abgebaut werden. Also es übernimmt in gewisser Weise die Funktion. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich werde in Italienisch sprechen. Per me il segreto massonico è un fatto religioso. I massoni, sì, la massoneria classica tradizionale, sostiene di derivare dai vecchi misteri eleusini, dagli altri misteri, e lì c'è proprio il detto di Orazio, favete linguis. Si deve stare zitti, non si devono rivelare i segreti. Questo per creare una compattezza fra quelli che hanno la stessa fede religiosa. Quindi sì, è un fatto, la religione è irrazionale, quindi questo segreto ha un aspetto irrazionale. Nelle società politiche, negli illuminati, diventa invece un motivo politico per combattere lo spirale. Ma nella massoneria tradizionale è un fenomeno religioso. Abbi dolce collega Verstand. Ja. Ich bin schon reich. Ich möchte an das anknüpfen, was Herr Hartung und Herr Frankovic sagten. Die Frage, gut, es ist eine Art neue Religion, das emotionale Element ist sehr stark. Wichtig wäre aber auch zu wissen, in welchem Maße die Logen, die normalen Freimaurerlogen, gezielt politischen Einfluss nahmen. Herr Reinleiter hat dies als eines der Probleme angesprochen für unsere Diskussion. Ich habe mich ziemlich viel mit den Illuminaten befasst. Da ist es klar, dass eine bestimmte politische Zielsetzung, eine gemeinsame, wohl wenigstens bis zu gewissen Grenzen da ist. Aber bei den Freimaurerlogen ist mir das noch nicht klar. Man kennt ja aus Frankreich zum Beispiel Berichte, wonach das rein eine gesellschaftliche Veranstaltung war, wo man gut aß, gut trank. Maria Theresia hat ihre Tochter Marie Antoinette einmal vor den Freimaurern gewarnt und Marie Antoinette antwortete, was sollte daran gefährlich sein, jeder Mann ist ja dabei, sie essen gut, sie trinken gut und alle erzählen, was dort los war. Und es sind ja in der Tat, es sind Fürsten dabei gewesen, Bischöfe und so weiter. Und es, vielleicht müsste man unterscheiden, manche Logen, die stärker politisch orientiert waren, andere Logen, bei denen das gesellschaftliche, das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Geselligkeit, wie Herr Hartwig gesagt hat, Allein ist schon eine fette Differenz. Aber wir werden sicher auf dieses Problem noch öfter zu sprechen kommen. Darf ich dazu ganz kurz? No, dopo. Allora prego. Prego. Ja, ich kann dazu auch nicht viel sagen. Also für Wien hat Herr Reinhardt das ja sehr detailliert untersucht. Jedenfalls der Anteil führender Staatsbeamter und Hofbeamter an den Logen und die indirekte oder direkte Einflussnahme zunächst bei Josef II. Und dann bei Leopold und auch die Abhängigkeit der Logen jeweils von der Gunst des Monarchen, die Versuche der indirekten Beeinflussung etc. Mir scheint in dem Zusammenhang noch interessant, dass in den 80er Jahren eben dann in der öffentlichen Diskussion die Frage nach der politischen Relevanz der Geheimgesellschaften offiziell sozusagen aufgeworfen wird. Es wird Gegenstand eines aufklärerisch-antiaufklärerischen Disputs im Journal von für Deutschland oder im deutschen Merkur-Wielands oder in Schlözer Staatsanzeiger. Die Frage auch wortwörtlich, können die Geheimgesellschaften eine Revolution auflösen? Und die besonnenen Garde oder Wieland, die sagen, das sei ganz unmöglich, denn diese selben Leute, die kennte man ja, das sind die, die man in der normalbürgerlichen Gesellschaft durch hat, etc. Und dann seien die Staatsverhältnisse in Deutschland zumindest auch nicht so, dass sie durch eine so kleine Gruppe, die sich noch dazu ins Geheimnis zurückzieht und gar nicht öffentlich wirkt, umgestürzt werden können. Aber das Bemerkenswerte ist doch, dass in dieser Politisierungsphase der Spätaufklärung die Frage nach einer möglichen Staatsgefährdung in den Geheimgesellschaften auftaucht. Und dass sich jetzt Rosenkreuzer und Illuminaten, Aufklärer und Anti-Aufklärer gegenseitig solcher verführerischer Bündelei bezichtigen. Mit dem Unterton, man wolle sich des Fürsten bemächtigen. Also der Streit auch um die Jesuiten, das ist politisch eigentlich hochbedeutend. Es geht hinein in die Entstehungsphase von Konservativismus und als Reaktion auf Aufklärung. Die Frage, die natürlich auch hier im Absolutismus sozusagen auch ganz zentriert bleibt auf die Hofgesellschaft, auf den Monarchen, aber gerade deshalb möglicherweise eben diese verschwörungstheoretischen Züge annimmt. Es geht eben darum, eine Person zu gewinnen und damit sozusagen den ganzen Staat zu erfassen. Wenn man den Monarchen in die Hand bekommt, dann kann man ihn für seine Ziele reklamieren, ihn beeinflussen. Also die unangefochtene Autorität des monarchischen Willens ist damit im Grunde in Frage gestellt. C'è il professor Chiera che ha chiesto di parlare. Sì, da inesperto di queste cose. La mia domanda si rivolge sia a Hartwig che a Cavour e riguarda aspetti forse non politici delle società segrete, in particolare della massoneria. Io chiedo, vorrei sapere se è possibile accertare, verificare, una influenza sulla massoneria, sulle dottrine massoniche o in generale sulle società segrete, di quella lunga tradizione della morale filosofia, della filosofia morale, che si è sviluppata in Francia a partire dall'inizio del XVII secolo e che dalla Francia ha però svolto un grosso influsso sulla cultura tedesca già nel corso del XVII secolo, pensi per esempio a Tomasio o per il XIII secolo a Wolff, e poi appunto soprattutto durante l'illuminismo. È noto ad esempio che lo stesso Kant è stato molto influenzato dalle tematiche della Zig-Basic e della creazione del Weltmann. Ecco, questo Weltmann, che è una preoccupazione diffusa nella filosofia tedesca dell'illuminismo, è forse lo stesso eroe borghese del romanzo, del Bildungsroman che abbiamo visto prima, e le virtù del Weltmann sono forse le stesse virtù di cui si fa esercizio nelle società segrete? Non dimentichiamo che questo tema della filosofia morale, soprattutto di origine francese, quindi mi riferisco a Montaigne, a Rochefoucauld, cioè a questa tradizione, è una, questo richiamo alla tradizione francese della filosofia morale è una costante della critica borghese tedesca anche nell'Ottocento fino a quel poderoso grand'uomo che fu Nietzsche. Ecco, io chiedo se nelle vostre riflessioni, sia in campo letterario per Bauer, sia in campo diciamo così più forse filosofico insomma per Hartley, anche questa fonte possa essere rintracciata. Io non so se hanno compreso, è meglio è meglio tradurre. No. Ecco, allora vogliamo brevemente perché c'è il personale che deve andare. Die Frage scheint mir sehr interessant zu sein und sie scheint mir nicht geklärt zu sein. Also der Nachweis konkreter Einflüsse moralphilosophischer Lehren ist die Freimaurerei. Ich bin dazu nicht kompetent, aber es wäre wirklich eine lohnende Frage. Der einzige Punkt, den ich dazu ansprechen kann, ist Knigge, der Freiherr von Knigge, einer der Hauptgeheimbündler in Deutschland, nach Adam Weishaupt, der Reorganisator des Illuminatenordens, radikal auch der Publizist, eben damals relativ frei in Hannover. Und Knigge hat ein weltberühmt gewonnenes Buch geschrieben, über den Umgang mit Menschen, das im 19. Jahrhundert zu bodenlos trivialisiert worden ist und heute immer noch als Schlagwort gehalten ist. Es gibt eine Knigge für Liebhaber, es gibt eine Knigge für Tennisspieler, es gibt also für alles eine Knigge, das ist immer noch der Knigge. Und in diesem Umgang mit Menschen spricht er auch von Geheimgesellschaften. Er sagt, es gäbe praktisch niemand von Distinktion, der nicht einer Geheimgesellschaft angehört. Und da in der Person Knigges kann man sozusagen die Zusammenführung dieses Ideales des Weltmenschen mit Zielen der freimaurerischen Bewegung doch fassen. Das Gemeinsame ist auf jeden Fall das Interesse an der ausgebauten Kommunikation, der übernationalen Kommunikation, der überkonfessionellen Kommunikation, das, was Goethe auch angesprochen hat. Interessante Leute an jedem Ort und zu jeder Zeit. Und dafür schafft man sich in den Geheimgesellschaften eine Organisationsleitung. Das natürlich auch also gemeinsame Verhaltensweisen und Ideale voraussetzt. Und damit ja, sozusagen spielbildend wirkt für dieses Ideal. Danke. Subito. Pregherei. Ja, ich weiß nicht, sollte ich auch dazu jetzt etwas sagen? Es ist folgendes: Es hat in Wien eine Zeitschrift gegeben, ab 1700, traten aber dann als Herausgeber ganz sicher also Leute auf, die Brüder Freimaurer waren, also in den Logen organisiert waren. Und dabei ist etwas sehr interessant, diese Zeitschrift Der Weltmann beschäftigt sich mit einer Art Diätetik eleganter Kleidung, guter Konversation, und dann wird stets eigentlich das Neueste aus Literatur und Kunst besprochen. Es ist also ein Journal für die elegante Welt, wie das damals weit verbreitet war, unterscheidet sich aber in nichts von anderen Journalen dieser Art, die nicht oder vielleicht nicht ebenfalls von Freimaurern gemacht oder herausgegeben war. Es ist also offenkundig, was meine Sicht, die Sicht des Literaturhistorikers ist oder inhaltlich bedeuten kann, ist also offenkundig die, dass der Erziehungsgedanke, der immer damit verbunden ist, dass jemand gefühlt wird zu einer gewissen Souveränität über sein Leben und damit auch sozialisierbar gemacht wird, offenkundig um die Mitte des 18. Jahrhunderts sicher sich von den Logen löst und einfach zu einer ständischen bürgerlichen Forderung wird. Man kann also nicht sagen, dass etwa die großen deutschen Bildungs- und Erziehungsromane des 18. Jahrhunderts jetzt durch die Bank Bundromane seien. Mhm. Das würde also den Sachverhalt viel verfehlen, obwohl natürlich sowohl Goethe als auch Wieland natürlich Freimaurer waren. Das war für sie, für ihre soziale Position selbstverständlich zu sein, wenn wir Goethe gehört. Der Roman muss deswegen kein Bundroman sein, auch wenn er ethische und nicht weiter begründete, also im Irrationalen liegende Forderungen des Bundes durch einen Lebenslauf exemplifiziert. Es sind ja in beiden Romanen, sagen wir es im Grunde, ist also die Brüderschaft sehr wohl vorhanden, in Wilhelm Meister die berühmte Turmgesellschaft, das Eingreifen Lotharios, das also Wilhelm Meister immer wieder rettet und in bestimmte Bahnen lenkt, in Wilhelms Agathon ist es die politische Gesellschaft in Tarent, der Agathon beitritt, um ein geachteter Bürger der Stadt zu werden. Nun ja, es liegt natürlich ganz nahe, was damit gemeint ist. Aber trotzdem sind die Romane keine Bundromane, weil ihnen versucht wird, bereits ein Subjekt mit all seinen Widersprüchen zu zeichnen und kein Schematismus einer Bundzugehörigkeit oder Bundfeindschaft. Das ist ja das eigentliche Kennzeichen des Bundromans, dass er trivial ist, dass es also eine Konnotation fast immer in zwei Richtungen laufen, die einander begegnen. Während der Entwicklungsroman versucht, dass er tatsächlich eine bürgerliche Persönlichkeit und damit Möglichkeiten in der Zeit sind. Aber zweifellos liegt dieses Subjekt als Ziel des Erziehungsromans durchaus in der Erziehungsintention der Menschen. Das müsste man also sicher noch das erste dritte Jahrhunderts herumzugestellt. Dass Philosophie sehr wohl diskutiert wird, ist doch in meinen Augen ein Beleg Spinoza schreibt in Deutschland, der also von Leuten initiiert wird, Jakob Lessing und Goethe. Lessing, ja. Und hier wird also massiv auseinandergesetzt, vor allem deswegen, weil Lessing und Goethe Spinoza als Schutz nehmen, als einen Verderber der Moral. Vuoi proporre adesso? Allora, la domanda la fai adesso e poi rinviamo a domani, perché alle 6:30 dobbiamo chiudere. La domanda allora è... Zuerst eine Information für den Kollegen Hartwig. In Italien ist ein sehr gutes Buch über den Knigge geschrieben worden. Marino Freschi. Marino Freschi hat ein sehr gutes Buch über die politische Evolution von Knigge. Und den Kollegen Bauer möchte ich fragen, ich möchte etwas mehr wissen über die Pythagoreer, die Pythagorici, weil in Italien auch ein Dichter, ein berühmter Dichter, Vincenzo Monti, eine Tragödie über die Pythagorici, so ist es, heißt es, die Pythagorici. Und er sieht also in diese Pythagorische die erste Formation der Freimaurerei. So. Wenn Sie aber morgen bitte morgen werden Sie antworten. Jetzt kann ich nur nachschauen. Arrivederci a domani allora, alle 9 precise, perché il piano dei lavori è lungo.